Klangfassade. Hallo, ich bin's, Niklas. Nachdem gestern Audioguide mir per Twitter gefragt hat, wie das eigentlich hier mit der Sommerpause aussieht, und ich merkte, dass der nächste Sommer ja eigentlich näher dran ist als die letzte Ausgabe von der Klangfassade, und ich die ganze Zeit, den ganzen Winter darüber gegrübelt habe, was man eigentlich mit diesem Podcast machen könnte, bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich das Ganze etwas kleiner zusammensetzen werde. Das heißt, ich werde versuchen, die Aufnahmen nicht mehr so groß zu machen, also keine Umgebung mehr zu nehmen, die lang dargestellt wird, sondern dass ich mir jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit eine Erinnerung mache, dass ich doch etwas aufnehmen möchte und dann da, wo ich gerade bin, aufnehmen werde und das dann die Woche durchziehen werde und am Ende der Woche dann hoffentlich ein super informativer Podcast entsteht über meine Umgebung in 3D-Sound und wie man das von der Klangfassade kennt. Und ja, ich bin gespannt, was da entstehen wird. Das heißt, das Ende, also rein theoretisch müsste dann Ende nächster Woche die erste neue Ausgabe Staffel 2 der Klangfassade erscheinen. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich bin gespannt, was passiert und ob das vielleicht diesen ganzen Podcast einfach etwas lockerer macht. Also einfach mal ein bisschen mehr erzählt über das, was so passiert in der Welt oder passiert in Bremen, da wo ich gerade bin. Und mal gucken. Also, so viel erstmal von mir und von der Klangfassade. Und nur damit ihr mal was Neues auf den Ohren habt, hier auf diesem Feed, den ihr abonniert habt. Tschüss.